Fast life, baby. Ich hab mein Blackberry wieder in die Hand genommen. Schlag Dealern Schädel ein, bis Lila in die Kasse kommt. Sitz mit meinem Bruder im GL, weiß, bin Beifahrer. Aber so gehst du wieder rein, sagte mein Vater. Es tut mir leid, doch bei uns sind die Kosten hoch. Zu viel verloren mit der Flucht aus dem Kosovo. Mach dir keinen Kopf, sagte Mutter, Wallah, Gott ist groß. Für jeden meiner Feinde gibt es 9er Kugeln kostenlos. Und nach den Haftstrafen frag, manche kennen mich, der trotz dicken Strafakten lachend in der Zelle sitzt. Ich muss jeden Tag lachen, weil immer gibt's am Ende Licht. Doch geh ich drauf, Habib, nehm ich Acht auf alle Fälle mit. Umhänge Tasche von Bottega Veneta. Alle meine Jungs sind Rebella, Rebella. Umhänge Tasche von Bottega Veneta. Alle meine Jungs sind Rebella, Rebella. Leben dünner, stehen morgens auf, leben dünner. Leben dünner, gehen abends schlafen, leben dünner. Leben dünner, Kunden nonstop, leben dünner. Zu Gott, die Polizei kann mir einblasen, Wallah. Alles paradox, bitte verzeih mir meine Taten. Die Taschen voller Stoff, auf gute Reise mit dem Wagen. Nur noch Batzen im Kopf, lassen nachts wieder keinen schlafen. Bitte hör auf zu träumen, was juckt mich, wer du bist. Hab keine Angst vor deinen Freunden, hab die Wumme unterm Sitzkamm aus nem Kriegsgebiet. Und da hat man nie gelernt, Leute vorzuschicken, mit der Hoffnung dann alles zu klären. Aber kein Problem, bam bam, selbst an der Küste von Guyana. Wallah, fallen Schüsse vom Albaner. Bam bam, Schüsse vom Albaner. Umhänge Tasche von Bottega Veneta. Alle meine Jungs sind Rebella, Rebella. Umhänge Tasche von Bottega Veneta. Alle meine Jungs sind Rebella, Rebella. Leben dünner, stehen morgens auf, leben dünner. Leben dünner, gehen abends schlafen, leben dünner. Leben dünner, Kunden nonstop, leben dünner. Ich war gezwungen, keine Wahl, ich muss die Waffe nehmen. Aus einem einzigen Grund, ich will euch lachen sehen. Kommt zu Vernunft, erst wenn Umsatz in die Kasse geht. Bis es heißt, wieder vor Gericht, Revision abgelehnt. Bam bam, Wallah, fallen Schüsse vom Albaner. Bam bam, bam bam, Wallah, fallen Schüsse vom Albaner. Nordstadt. Vorgestern sind dort Schüsse gefallen. Wir haben das berichtet. Grünhalle! Grünhalle!